los, sie scheinen dir vertraut. Alle Mitglieder der Familie starben auch. Deine Augen öffnet sich in dem Verlust. Und du kannst nicht glauben, was du vor dir liegen siehst. Viele Körper regungslos, sie scheinen dir vertraut. Alle Mitglieder der Familie starben auch. Früh am Morgen habt ihr heute viel geplant. Ihr wollt zusammen als Familie in den Park. Einen Ausflug in das Grüne, mal raus aus der Routine. Du nimmst dir heute frei von der Arbeit, die dich stresst. In Gedanken vorgestellt, wie du entspannt relaxst. Fängst du langsam an, das Nötigste zu packen. Schnapp die Kinder und den Hund. Deine wunderschöne Frau, sie ist voller Elan, von Vorfreude ergriffen. Ihr habt das Ziel schon fast vor eurer Nase. Doch seht ihr einen Wagen am Straßenrand parken. Jemand bittet dich um Hilfe, er scheint dir ziemlich nett. Du versuchst ihm kurz zu helfen und reichst ihm deine Hand. Er führt dich hinter sich. Gepackten Wagen, all black, everything. Dir wird schwarz vor deinen Augen. Was ist passiert? Du kommst allmählich klar. Dein Kopf, er schmerzt und das Blut in deinem Haar.